Es gibt wie Feierabend, Nazis, all die Kopfbiefaschisten. Wohnzimmer-Skinners möchten gerne Aktivisten, die angeblich alles können, aber nicht zustande bringen. Außer bei den Bullen, wie die Vögel einzusehen. Ja, leid, es sind Parolen, ne, ich sie noch skandieren. Die radikalsten Motive seh ich sie noch denovieren. Für immer und ewig, immer stolz und ungebrochen. Heute ist alles längst entfernt oder übergestochen. Wer von den treuen Kameraden hat das Packtor nicht erlebt? Dieser Abschaumkreuz immer wieder aus an mich. Wer von den guten Kameraden hat das Packtor nicht gesehen? Die mit der größten Fresse sind die ersten, die gehen. Alle die Schleimer, Schwänzer, Blender und die Karnevalisten, Verkleidungskünstler und Internet-Spezialisten, all die Spinner und Betrüger, Wochenend, Schönwetterkrieger, gekaufte Denunzianten sowie geistige Tieflieger. Heute noch Partei, morgen frei und national. Übermorgen autonom und plötzlich ist alles egal. Schluss mit Idealismus, Schluss mit Ehre und mit Ruhm. Am Ende bleibt der Weg ins Feigespießbürgertum. Wer von den treuen Kameraden hat das Pakt noch nicht erlebt? Dieser Abschaumkreuz immer wieder aus am Weg. Wer von den guten Kameraden hat das Pakt noch nicht gesehen? Die mit der größten Fresse sind die ersten, die gehen. Den Aussteigerprogrammen müssen wir noch dankbar sein. Sie holen den allergrößten Dreck schon mal aus unseren Reihen. Doch trotzdem noch ein Wort an jedes Verräterschwein. Bevor ihr aussteigt, müsst ihr nämlich erstmal eingestiegen sein. Danach sitzen sie in Talkshows, diese armseligen Lügner präsentieren ihre Filme und die frei erfundenen Bücher von Verfolgung und Bedrohung werden letztendlich fabuliert, weil sich immer noch kein Schwein für sie interessiert. Wer von den treuen Kameraden hat das Pakt noch nicht erlebt? Dieser Abschaumkreuz immer wieder aus am Weg. Wer von den guten Kameraden hat das Pakt noch nicht gesehen? Die mit der größten Fresse sind die ersten, die gehen.